Die Appelle an den verantwortungsvollen SS-Mann hatten so wenig Erfolg, dass Delmer den Sender schon im Mai 1944 wieder einstellte, aber dann doch noch einmal aufleben ließ, und zwar als SS-Sender Hagedorn in den letzten Kriegsmonaten. Nach dem Vorbild von Gustav Siegfried I. kündigte ein Sprecher den Offizier der Waffen-SS an, der sich aber nicht in der Tradition der SS eines Heinrich Himmler, sondern in der Tradition der Wehrmacht sah. Das war wieder Hans-Walter Zech-Nentwich. Für die Redaktion hatte Delmer mit dem ehemaligen Diplomaten Wolfgang Ganz edler Herr zu Putlitz einen weiteren NS-Funktionsträger angeworben. Allerdings gehörte Ganz zu Putlitz dem deutschen Widerstand an und hatte geheime militärische Informationen an die Briten weitergegeben. Deshalb war er 1939 geflohen. In der Sendung vom 21. Februar 1945, die von einem US-Monitordienst schriftlich erfasst wurde, fragte der angebliche SS-Offizier zum Schluss: »Sind wir noch Offiziere? Wir, die wir die Befehle eines Reichsführers SS Himmler ausführen? Befehle, die uns zu Mordbrennern in der eigenen Heimat werden lassen? Ich frage euch, meine Kameraden, sind wir noch Offiziere der Kriegsschulen mit der Tradition der alten Armee? Oder sind wir schon SS-Führer und stehen auf einer Stufe mit den Wachmannschaften der Konzentrationslager? Mit einem Wort, sind wir schon alle Hitlerbuben geworden, wir Offiziere? Das frage ich euch, meine Kameraden.« Unterdessen hatte Sefton Delmer sein Team erheblich erweitert. Weitere Emigranten wurden angeworben, aber ihr Einfluss auf die Programmgestaltung blieb gering. Delmer hielt alle Fäden in der Hand und gestattete seinen Mitarbeitern nur kleine Freiräume, zum Beispiel, wenn sie sich einen vorgegebenen Text auf ihre Sprechweise hin umschreiben wollten. Der Ausbau seines Stabs war notwendig geworden, weil Delmer die Ausrichtung seiner schwarzen Propaganda grundlegend geändert hatte. Die ins Auge gefasste Zielgruppe waren nun die deutschen Soldaten. Weil die deutschen Armeen auf den Kriegsschauplätzen immer stärker in die Defensive gerieten, glaubte Delmer, dass die Lanzer empfänglicher für Sendungen würden, die kameradschaftliche Kritik an der Wehrmachtsführung übten. Einen ersten Versuch in diese Richtung unternahm Delmer mit dem Wehrmachtssender Nord, der sich vom Mai 1942 bis zum März 1943 speziell an die deutschen Soldaten in Norwegen wandte, mit Nachrichten, Kommentaren, humorvollen Plaudereien und flotter Musik. Er orientierte sich dabei, so der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter, an dem bei deutschen Soldaten sehr beliebten Soldatensender Belgrad. Der Wehrmachtssender Nord arbeitete mit der Technik, dem Hörer die Überprüfung seiner Nachrichten dadurch zu erschweren, dass er eine erfundene Meldung mit einer Vielzahl von richtigen Fakten überdeckte. Er berichtete über angebliche Korruptionsaffären, militärische Unfähigkeit der Führer, sexuelle Ausschweifungen der Parteibonzen, über vermeintliche Nahrungsmittelknappheit oder Seuchengefahren im Reich in aller Ausführlichkeit, stellte diese Meldungen aber im gleichen Atemzug als von bösen Zungen erlogen dar. Durch die Häufung solcher Meldungen sollte der Eindruck bei den Hörern entstehen, dass irgendetwas Wahres ja daran sein müsste. Darüber hinaus versuchte der Wehrmachtssender Nord, einen Keil zwischen Wehrmacht und Partei bzw. SS zu treiben, indem er die Wehrmacht als ehrlich, aufopferungs- und verantwortungsvoll beschrieb, SS und Partei jedoch als korrupt, unfähig und moralisch minderwertig darstellte. Die britischen Propagandabehörden hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt vor allem über den deutschsprachigen Dienst der BBC an die Wehrmacht gewandt. Lediglich im Mittelmeerraum gab es für die Truppen des deutschen Generals Rommel einen eigenen, weitgehend von Emigranten gestalteten Soldatensender, die British Mediterranean Station, die zunächst von Kairo und dann von Jerusalem aus ein Informationsprogramm mit Musikeinlagen ausstrahlte. Das Konzept des Wehrmachtssenders Nord schien Delmer so schlüssig, dass er es Anfang 1943 auf einen neuen Tarnsender übertrug, den das Marineministerium angeregt hatte. Deutscher Kurzwellensender Atlantik. Deutscher deutscher Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst. Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Bis hier im Tanzmusik sind die Meldungen von den Fronten, aus der Heimat und aus aller Welt. Von 20 Uhr bis 8 Uhr sind wir täglich angeschlossen an den Soldatensender West auf 360, 410 und 492 Meter. Wir beginnen jetzt mit Tanzmusik.